Deutschlandfunk. Rock etc. Kabel, Stecker, Drehknöpfe und immer wieder diese bunt blinkenden Lämpchen. Es wurde eigentlich immer wichtiger im Laufe der ganzen Platte, dieses analog mit dieser Elektronik umzugehen, dass es nicht so alles im Computer nur passiert, sondern einfach mit so einem analogen alten System. Es sieht mehr nach Messgerät im Forschungslabor aus als nach Musikinstrument. Da ist viel mehr Leben drin. Selbst in einem ganz elementaren Ton, der nur durch einen Filter läuft, passiert viel mehr, wie wenn das jetzt im Rechner als Rechenergebnis erzeugt wird. Keine Tastatur wie der herkömmlich analoge oder digitale Synthesizer. Über das Drehen an Knöpfen und das Umstecken von Kabeln werden die Töne moduliert. Zum Teil kann das auch sehr sexy sein, wenn man irgendwie so zwischen den Kabeln so ein bisschen hin und her wuseln muss und dann steckt man mal um. Ein Abtasten der Klangmaterie, ein Erfühlen, ein Erleben, ein Erforschen der Soundstruktur. Es ist unfertige Musik, sie ist ständig im Fluss, sie wird ständig neu entwickelt und klingt jedes Mal anders. Klangsynthese aus Kabelsalat, der modulare Synthesizer. Eine Sendung von Andy Hörmann. Düsseldorf, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1981. Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos und Wolfgang Flür basteln in ihrem Klingklangstudio 3 Jahre nach Die Menschmaschine am Sound für das Album Computerwelt. Die Klangsuche der elektronischen Avantgarde verschwimmt mit der Popverträglichkeit des Mainstreams. Der Modular-Synthesizer wird zum Archon-Provokateur unserer Emotionen, lange vor Datingportalen hinter mobilen Flatscreens. Blubbernde Rhythmik, umhüllt von einer verzärtelten Melodie. Computerliebe von Kraftwerk. In diesem Popsong steckt die ganze Erotik der Klangsynthese des analogen Synthesizers. Ton und Technik warm und wahrhaftig oder auch mal kühl und kalkuliert. Vermutlich hören wir hier einen Polymoog. Die Experten in der Netzgemeinde diverser Musikforen sind sich nicht ganz einig. Sicher aber ist, dass gut 20 Jahre später Radiohead in dem Stück Idiotech die eiszapfenkalten Beats zur Illustration einer nahenden Apokalypse aus einem Modular-Synthesizer der süddeutschen Firma Döpfer hervorzaubern. Modular, also aus verschiedenen Filter- und Oszillatorenkomponenten, analog und nicht digital. Synthetisch erzeugte Klänge einer dystopischen Narration. Die Vinylplatte oder auch die Musikkassette war ja zwar nie weg, aber die Sehnsucht nach dem haptischen Erlebnis in unserer durch und durch digitalen Zeit verschaffen dem modularen Synthesizer einen zweiten Frühling. Oder den dritten? Retro-Chic boomt. Digitale ist halt sehr perfekt, es kann unglaublich viel, aber zum einen fehlt das Haptische, diesen unmittelbaren Zugriff, dass ich an einem Knopf drehe und sozusagen jeden Parameter, jede Funktion einfach direkt da habe. Und die Qualität des Klangs ist einfach eindeutig eine andere. Wir besuchen eine kleine Firma für modulare Synthesizer in Süddeutschland, treffen Besucher und Hersteller des ersten Synthesizer-Festivals in München und lassen uns von ehemaligen Mitgliedern von La Brass Banda die Faszination modularer Synthesizer erklären. Doch zunächst schauen wir bei Markus und Micha Acher von The No Twist im Proberaum vorbei. Das oberbayerische Voralpenland, eine halbe Stunde mit dem Zug von München nach Weilheim. Saftig grüne Hügel vor strahlend blauem Himmel, dümpelnde Pflanzen an trüben Gewässern, da ein verwahrlostes Gehöft, dort schroffe Fichtenwälder. Am Bahnhofsplatz wartet Markus Acher, Zauselbart, Brille und Parker. Weilheim in Oberbayern, 20.000 Einwohner. Zur Begrüßung ein kurzes Winken. Er telefoniert. Dunkelblauer Kleinwagen, zwei Kindersitze auf der Rückbank. Knapp 10 Autominuten von der Weilheimer Innenstadt, das Industriegebiet mit Autowerkstatt, Gardinenschneiderei, Werkzeughändler und dem Musikstudio von The No Twist. Eine umfunktionierte Gewerbehalle, etwa 80 Quadratmeter groß, mit rotem Teppichboden. Unzählige Instrumente stehen und liegen im Raum verteilt. Hier steht ein altes Schlagzeug, ein Harmonium, ein Klavier, eine Hammond-Orgel, ein Wurlitzer-Piano, diverse Verstärker, Percussion-Instrumente, Glockenspiel, Xylophon, Keyboards, nochmal Keyboards, noch mehr Keyboards, noch mehr Keyboards, ganz viele Keyboards und noch ein Keyboard und eine Kaffeemaschine. Modulare Synthesizer stehen nicht mehr im Studio von The No Twist. Auf ihrem 2016 erschienenen Album Close to the Glass sind sie dennoch zu hören. Der DJ und Produzent Martin Gretschmann alias Esse Pauli hat sie damals angeschleppt. Inzwischen gehört er nicht mehr zur Band. Der Martin hat bei dieser Platte, bei der ersten Aufnahmerutsche, hat er sich so, glaube ich, 2 oder 3 Teile für so ein Modular-Synthi-System gekauft. Und da war eben dieser Sound auch dabei und den fanden wir total super. Und dann haben wir eben mit dem Stück angefangen. Und dann hat er im Laufe dieser ganzen Aufnahme irgendwie, das war hier wirklich so ein Tisch, der so hoch war quasi, wo du dann einfach mit 50 Modularstecksystemen hat er sich so eine Wand aufgebaut und hat dann sich völlig in dieses Modularsystem reingearbeitet und fand es so wahnsinnig super. Jedes Mal haben wir uns gedacht, oh Wahnsinn, schon wieder so Teile und er hat immer irgendwie immer abgefahrener geklungen. Wie so ein durchgeknallter Professor hinter seiner Wand da gehockt und es hat so an diesen Dingen da rumgeschraubt und wir haben echt alle möglichen Sachen immer wieder da durchgeschickt. To another tune. stopped tonight, and all of a sudden it breaks. Stop tonight. See what's coming on. See what's coming on. Und 1964 stellte der Instrumentenbauer Robert Moog den nach ihm benannten Moog-Synthesizer vor. 4 Jahre später sorgte Wendy Carlos mit dem Album Switched on Bach für großes Aufsehen. Klassische Musik auf dem modularen Synthesizer? Die Avantgarde-Komponisten jubeln, Existenzängste bei Orchestermusikern und fast 3 Jahre Platz 1 der Billboard Classic Charts. Schon 1966 schrieb der US-amerikanische Avantgarde-Musiker und Musikpädagoge Morton Subotnick mit dem Buchla-Synthesizer Musikgeschichte. Die Komposition Silver Apples of the Moon gilt als erste elektronische Platte und wurde ein Meilenstein der Avantgarde-Musik. Anfang der 1970er Jahre war der modulare Synthesizer gleichermaßen im Mainstream wie im Underground und der Avantgarde angekommen. Im ätherischen Krautrock von Popol Vuh hört man ihn 1971 im epischen In den Gärten des Pharaos. Oder auch in Tangerine Dreams mystischen Rubicon Part 1 von 1975, der modulare Moog-Synthesizer. In einem Gitarren-Smash-Hit von The Who ist er zu hören, der modulare Synthesizer. Won't Get Fooled Again von 1971. 1980er Jahren verdrängten dann billige Digital-Synthesizer die modularen Synthesizer. Erst durch Acid House und Techno entdeckten einige Musiker Anfang der 1990er Jahre die besonderen Qualitäten von analogen Equipment wieder. Und einige Bastler begannen sogar, neue modulare Synthesizer zu entwickeln. Das Interesse an diesen Geräten stieg. Der analoge Bass-Sound boomte in den 1990er Jahren in der EDM, der Electronic Dance Music. Um die Jahrtausendwende wurde es vergleichsweise still um die modularen Synthesizer. Der Lack ist ab von der MP3-Digitalisierung und ihrer klinischen Sterilität im Sound. Erst mit der experimentellen Pop-Avantgarde Anfang des 21. Jahrhunderts kommt er wieder auf die Bühne zurück. Der modulare Synthesizer ist Kult. Analog wie die Bandmaschine, haptisch wie die Vinylplatte und sexy wie das präparierte Klavier. Im Techno hantieren die Produzenten nach dem Hype um die Digitalisierung wieder mit Kabeln und Drehknöpfen. Das Klicken in Presets auf Bildschirmen hat seinen Reiz verloren. Künstler wie Luke Abbott, Richard Devine und James Holden feiern die alten Geräte mit ihrer experimentellen Elektronik. Produzenten der IDM, der sogenannten intelligenten elektronischen Musik, stecken wieder gerne mit Kabeln ihre Komponenten selbst zusammen. Ambient, Electronica, Clicks and Cuts, Glitch. In diversen neuen Musikgenres ist auch der modulare Synthesizer eine begehrte Soundmaschine. Die Klänge des modularen Synthesizers sind zeitlos faszinierend. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. Synthesizer ist ein sehr freies Instrument. Also er hat einfach nicht diese ganze abendländische Tradition von höfischer Musik oder bürgerlicher Kultur an sich, weil er erst im 20. Jahrhundert so richtig sich entwickelt hat. München, Sommer 2018. Zum ersten Mal findet in der bayerischen Landeshauptstadt ein Synthesizer-Festival statt. Knobs and Wires, zu Deutsch Drehknöpfe und Kabelstecker. An den einen wird geschraubt, die anderen wandern in Buchsen. Klar, das mechanische Prinzip eines jeden modularen Synthesizers. Für mich sind Synthesizer irgendwann der Grenze zwischen Kunst und Musik. Also viele Künstler, die auch bei uns jetzt auftreten oder generell in diesem Metier unterwegs sind, die bauen auch ihre Geräte selbst, sind also eigentlich im Grunde auch Wissenschaftler oder zumindest Physiker, die wissen, was da auch passiert im Inneren der Geräte. Und oft sind es auch wunderschöne Geräte tatsächlich. Also ich finde, bildende Kunst, Musik und Wissenschaft kommen da zusammen irgendwie. Peter Pfaff und Matthias Schmidt haben es mitorganisiert, das erste Synthesizer-Festival in München. Beide spielen und basteln selbst mit modularen Synthesizern. Das klingt bei Peter Pfaff mit seinem Musikprojekt Eschnatron nach verhallten Raumschiffkorridoren. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Also ich wollte das immer. Meine Eltern haben mir gesagt, du hast nicht genügend Sitzfleisch dafür. Das ist rausgeschmissenes Geld. Du bist einfach zu fahrig dafür. Das hat mich nicht davon abgehalten, mich dafür zu interessieren und im Laufe der Jahre Dinge zu sammeln, die in irgendeiner Kombination immer wieder elektronische Klänge erzeugt haben. Oh, are you already recording? Can we stop? Just so I can set up so it sounds good. Einer der auftretenden Musiker auf Knobs and Wires ist John Dinger. Er möchte erstmal ordentlich verkabeln, bevor er backstage seinen selbstgebauten Synthesizer demonstriert. Der 1978 geborene US-Amerikaner hat sich der tschechischen Community Bastelinstruments angeschlossen. Soundtüftler, die sich ganz dem modularen Synthes verschrieben haben. So right now I kind of have this little bit of a out of tune melody happening and what I'd like to do is bring it. Und so klingt sein in Echtzeit erzeugter Acid House Track. Kickdrum, Bass, Hi-Hats, Klangflächen. My favorite thing about modular synthesis is working with the instrument itself. You are kind of the conductor and the audience at the same time. Interessanter Gedanke. Mit dem modularen Synthesizer wird John Dinger, der Musiker, sozusagen gleichzeitig zum Dirigent und zum Publikum. Thank you. Auch weibliche Pioniere sind auf dem Festival Knobs and Wires ein Thema. Es gab sie und sie waren auch sehr einflussreich. Es lässt sich auch nachvollziehen. Es gab auch viel Kommunikation untereinander. Daran hat es nicht gefehlt, ähnlich wie im Kunstbereich ja auch. Aber an der Präsenz fehlt es total. Kalle Aldeslar, Hörspielautor, DJ und Vinylsammler, gibt in einem Vortrag einen Einblick in die Welt der zu Unrecht vergessenen Soundtüftlerinnen. Ihre Arbeiten wurden nach ihrem Tod praktisch vergessen und sind erst mehr als 100 Jahre später wieder aufgetaucht und wurden rezipiert. Sie hat zwar veröffentlicht in damaligen wissenschaftlichen Zeitschriften, aber... Von Ada Lovelace, der Computerpionierin Anfang des 19. Jahrhunderts, bis hin zur musikalischen Kunstikone Laurie Anderson. Eine Riege von starken Frauen im Hintergrund, wegbereitend für Legenden wie Stockhausen, Can und Radiohead. Eine feministische Minderheit in der männerdominierten Szene der elektroakustischen Musik. Auf dem Festival Knobs and Wires im Sommer 2018 in München sind kaum Frauen im Publikum. An den Knöpfen der zu Dutzenden ausgestellten Synthesizer drehen fast nur Männer. Der Szene ist das bewusst. Deswegen gibt es wohl auch den Workshop Modulars for Beginners, Safe Space for Women, der Tschechin Nicole Strovakova. Die beiden Freundinnen Flo und Simone aus München haben ihn besucht. Also es war ein bisschen überfordernd für mich am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, aber weil es einfach recht komplex ist, wo man irgendwie was hinstecken muss. Aber es hat Spaß gemacht und am Ende hatten wir auch einen guten Sound. Es ist ja schon erstaunlich, dass so wenig Frauen hier sind. Ja, wir haben ehrlich gesagt gerade darüber geredet, so ungefähr. Ich glaube, es ist einfach so eine Männerdomäne. Deswegen sind ja wenig Frauen vertreten, obwohl es ja für sie genauso zugänglich ist oder machbar ist. Ich bin selbst erstaunt. Die Frauen sind wirklich talentiert. Nach diesem dreistündigen Workshop haben die Teilnehmerinnen einen wirklich tollen Track zusammengebastelt. Ich habe ihn aufgenommen. Nicole Strovakova ist selbst überrascht und ein wenig ratlos, warum so wenige Frauen auf Synthesizer abfahren. Die können das genauso, meint sie. Man sollte sie nur noch mehr ermutigen. Von dem im Workshop entstandenen Track ist sie ganz begeistert und spielt einen Mitschnitt auf ihrem Smartphone ab. Es geht nicht um Können oder Nicht-Können, sondern darum, die Frauen dazu zu ermutigen. Ich weiß nicht, warum das bisher noch nicht der Fall war. Spiel- und Experimentierfreude, ganz im Sinne der Idee modularer Synthesizer. Ein offenes System, unendlich erweiterbar. Eines kommt dabei zum anderen. An den Knöpfen drehen heißt hier vielleicht auch an der Geschichte drehen. Mit dem ersten Synthesizer-Festival Knobs and Wires in München gab es so auch ein wenig praktischen Feminismus. Emanzipation der Klangsynthese, beim Musiker, aber natürlich auch im Sound. Faszinierend ist eigentlich das Unvorhersehbare, was letztendlich erreichbar ist. Was man halt so mit den Preset-Sachen von den normalen Synthesizern halt nicht erreichen könnte. Also wenn dann nur, wenn man den Synthesizer wirklich in die Tiefe studiert hat, aber das kann man halt so spielerisch erreichen. Das ist im Endeffekt das, was Lee Scratch Perry über Dub-Musik gesagt hat, it's unfinished music, it's only versions. Also es ist kein Werk, das fertig ist und dann reproduziert wird, sondern es ist immer im Fluss. Es ist ein ständiger kreativer Prozess. Jedes Mal steckst du das Ding zusammen und es klingt immer ein bisschen anders. Du lernst es zwar zu beherrschen, weil du baust es dir selber auf, du steckst es dir selber, aber es ist jedes Mal ein neues Spiel und klingt auch jedes Mal anders. Die Brüder Steffen und David De Waele alias Too Many DJs aus dem belgischen Gent haben als Band Soulvex 2018 mit ihrem Album Essentials eine richtig gehende Hommage an den modularen Synthesizer veröffentlicht. Tanzbar, groovy, rauschhaft. Der Modular-Synthesizer im Bandkontext als zeitgemäße High-End-Variante. Die Stücke sind durchnummeriert, Essential 1 bis 12. Es geht bei Soulvex um das Essentielle, das Wesentliche im Sound, der Klang als Synthese, künstlerischer Input, musikalischer Output, die Komposition als Mittel zum Zweck, Tanzen, indispensable. Foremost. Foremost. Necessitous. Necessitous. Fundamental. Fundamental. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. That is such by its essence. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Essential. Servus. Danke. Hallo. Grüß dich. Mein Name ist Robert Langer. Meine Motivation war, modulare Synthesizer wirklich erschwinglich zu machen, sodass viel mehr Leute einen Zugang dazu kriegen. Innovationsquartier Murnau, eine Marktgemeinde mit knapp 12.000 Einwohnern, unweit von Garmisch-Partenkirchen, direkt am Staffelsee. Hier hat Robert Langer seine Synthesizer-Werkstatt. Ein Zimmer in einem ehemaligen Krankenhaus, in dem nach der Stilllegung die Kreativ- und Kulturwirtschaft mit diversen Start-ups eingezogen ist. Tangible Waves, also berühr-, greif-, fühlbare Wellen, nennt Robert Langer seine Synthesizer-Schmiede, die er 2017 über Crowdfunding ins Leben gerufen hat. Die Wellenformen in der Tonerzeugung. Auch der musikalische Laie soll sie zum Schwingen bringen. Sein Anspruch ist der niederschwellige Zugang zu den modularen Stecksystemen der Synthesizer-Kultur. Ich habe gesehen, dass viele Leute sehr interessiert sind an der Technik, aber doch diese Einstiegshürde von, ich sag mal, 2.000 bis 3.000 Euro für viele doch zu hoch war. Es sind auch viele Leute, die einfach, und das kann ich total verstehen, weil ich auch schon immer so ein Typ war, die Spaß daran haben, mit Klängen zu experimentieren. Das ist einfach ein ganz faszinierendes Feld, mit Klangfarben sich zu beschäftigen. Mit so einem Modularsynthesizer kann man wirklich bis an die Wurzel der Tonerzeugung gehen und kann entdecken, wie funktioniert eine Filterung, wie ist es mit den Obertönen, wenn man die wegnimmt. Ich sehe hier ganz viele orangene Schächtelchen. Da sind die Bauteile drin. Da sind Bauteile drin. Der Weg ist ja immer der, dass man zunächst mal die elektronische Schaltung als solche entwickelt. Im Prinzip die Kombination von elektronischen Bauelementen wie Widerständen, Kondensatoren, integrierte Schaltungen und so weiter, die eben, wenn der Strom durchfließt, was Bestimmtes macht. So, das macht man üblicherweise auf solchen Steckbrettern. Da kann man einfach sozusagen experimentell so eine Schaltung mal entwickeln und verfeinern und die genauen Werte so rausfinden. Und wenn das soweit abgeschlossen ist, ist der nächste Schritt, eine sogenannte Leiterplatte zu erstellen. Das sind solche, ja, so Kunststoffplatten mit Kupferbahnen drauf und da werden dann die Bauteile im Kleinformat aufgelötet. Die Platinen hinter den Modulen, Oszillatoren und Filter für Tonhöhe und Tiefe. Die einzelnen Komponenten der modularen Synthesizer verschraubt Robert Langer in seinem nur etwa 15 Quadratmeter kleinen Werkstattzimmer. Das Einstiegsmodell liegt bei etwa 400 Euro. Und wie klingt es? Das ist so mein Demo-Gerät, wo halt ziemlich viel schon mal drin ist. Ungefähr so groß wie eine, bisschen größer als eine Computertastatur? Oder? Ja, kann man so sagen. Etwas tiefer, sind 45 mal 22 cm. Und es sind eben lauter so einzelne Module, 10 cm hoch, 2,5 cm breit, mit einigen Reglern drauf. Am oberen Rand Buchsen für Eingänge und Ausgänge. Ja, und diese einzelnen Module kann man eben dann mit solchen kleinen Steckkabeln miteinander verbinden. Die sind im Grunde voneinander unabhängig und ergeben erst in der Zusammenschaltung über die Kabel dann den Sinn. So hören wir einfach mal einen Rechteckton. Also das ist ganz ein simpler Ton, aber das ist das Rohmaterial von so einem Synthesizer. Mit einem Regler kann ich jetzt die Frequenz, also die Tonhöhe regeln. Und der nächste Schritt wäre, damit jetzt mal über einen Filter zu gehen. Das Kabel umstecken. Also ich gehe jetzt vom Oszillator gehe ich in den Eingang von einem Filter. Die Tonhöhe ist die gleiche, aber man hört, es ist vielleicht sehr leise, man hört jetzt den Ton wesentlich dumpfer. Und wenn ich das Filter jetzt weiter aufdrehe, dann kann ich den Klang eben in seiner Obertonhaltigkeit formen. Ich kann ihn so lassen, wie er zuvor geklungen hat. Das heißt, alle Klanganteile sind vorhanden, oder ich kann die höheren abschneiden, wird der Klang eben dann dumpfer. Oder ich kann über so einen Filter noch eine Resonanz reinbringen. Das ist dann wie so ein Pfeifen fast, wenn es sehr extrem ist. Das ist ja schier unerschöpflich, ja, weil es immer wieder neue Nuancen gibt dann. Richtig, gerade die Nuancen machen es aus. Das sind oft minimale Reglerbewegungen, wo dann plötzlich irgendein Obertonanteil, irgendeine Resonanz dann so hervorsticht, und damit spielt man dann. Zum Beispiel gern so Renaissance-Musik, so mittelalterliche Chormusik finde ich fantastisch. Da sind für mich auch zum Teil so in dieser Vielstimmigkeit Elemente drin, die ich wiederum auch von der Elektronik kenne. Gerade was im Mittelalter so geschrieben wurde, 15. Jahrhundert, Thomas Tallis zum Beispiel, finde ich fantastisch. Diese Schichtungen von Chören, von Stimmen, die ist wunderbar. Spem in Allium zum Beispiel heißt es. Das ist ein fantastisches Stück, auch von einer unglaublichen Weite. Und es ist auch spannend zu sehen, dass es so eine bestimmte Art von Aussage auch vor 500 Jahren schon gab, nur halt mit anderen Mitteln. Dass es vielleicht, wie würde ich es ausdrücken, dass es so einen Raum gibt, jenseits der scheinbar üblichen Realität, den man auch erleben kann, indem die Augen zu sind und übers Ohr ein bestimmter Klang im ganzen Ich was auslöst, was einen in diesen Raum bringt. Tür zum Bewusstsein. Transzendenz über modulare Klangsynthese. Das Münchner Duo Die Ströme hat sich seit 2015 ganz dem modularen Synthesizer verschrieben. Dabei haben Tobi Weber und Mario Schönhofer jahrelang E-Bass und Percussion bei der wilden bayerischen Blasmusik-Kombo La Brass Banda gespielt. Naja, also als wir anfingen bei La Brass Banda, haben wir auf der ersten Tournee tatsächlich auch ein Modularsystem dabei gehabt, weil wir verschiedene neue Sachen ausprobieren wollten. Und das generelle Konzept von La Brass Banda ist nicht so unterschiedlich zu Technomusik, wie man ursprünglich wegen der Instrumentierung vielleicht glauben könnte. Es sind sehr technoide Elemente bei La Brass Banda dabei. Es ist jetzt keine klassische bayerische Blasmusik oder traditionelle Musik. Wir haben auch Techno-Stücke gespielt, aber eben mit akustischen Instrumenten. Der große Unterschied war eher weg von akustischen Instrumenten hin zu elektronischen Instrumenten. Zeit. Sitz nur rum und bin es leid. zwei Manns hohe Modular-Synthesizer mit Komponenten der Firma Döpfer in ihrem Proberaum. Dieter Döpfer hat in den 1990er Jahren mit seiner Open-Source-Philosophie im Entwickeln der modularen Synthesizer einen weltweiten Standard zum Bauen und Verbauen der Klangerzeugerkomponenten geschaffen. Sozusagen die Norm für die Module des Synthesizers, das Eurorack-Format. Die Ströme arbeiten eng mit Döpfer zusammen und haben auch selbst schon Module mit ihm entwickelt. Okay, also was wir jetzt hier machen, ist einmal die grundsätzliche Version, wie wir anfangen. Wir haben jetzt hier einen Sequencer zum Beispiel, einen 16-Step-Sequencer, mit dem wir viele Sachen live erzeugen. Wir können jetzt mal zum Beispiel einstellen, dass der Sequencer 8 Töne spielt in Reihe. Und dann machen wir es mal, dass er Töne des C-Moll-Akkords spielt. Das wäre jetzt quasi die einfachste Version. Wir können jetzt hier am Sequencer verschiedene Sachen erzeugen, verschiedene Tonhöhen. Auch beliebig erweitern auf 16 Töne zum Beispiel oder beliebig. Das wäre jetzt mal die erste Spur, was nur die Tonhöhe ausgibt. Man könnte jetzt hier zum Beispiel bei der zweiten Spur, ich schalte das mal kurz aus, die zweite Spur könnte man jetzt zum Beispiel legen auf den Filter. Das heißt, dass der Filter manchmal auf und manchmal zugeht. Das heißt, dass ein dumpfer oder ein brillanter Ton kommt. Man müsste jetzt hier am Regler immer auf und zu machen. Und diesen Regler kann man quasi über eine analoge Spannung automatisieren. Und zwar in der rhythmisch genauen Unterteilung. Kann man live natürlich jeden Parameter nacheinander irgendwie automatisieren mit den Sequenzern. Und man kann die Sequenzer untereinander noch sich beeinflussen lassen. Was natürlich live zu sehr spannenden Ergebnissen führt, die manchmal vorhersehbar und manchmal eher unvorhersehbar sind. Und das ist doch auch der ewige Reiz, diese Interaktion Mensch-Maschine, oder? Total, ja, auf jeden Fall. Du hast eine Klangvorstellung, du weißt, das Instrument, die Maschine kann das bringen, aber gleichzeitig beeinflusst dich das Instrument wieder. Oder manchmal gibt es auch diesen Happy Accident, wo irgendwas passiert, das man nicht erwartet hat und dann findet man es vielleicht auch ganz toll und macht da weiter. Ja genau, dieses Zwischenspiel zwischen Mensch und Maschine. Und was würde jetzt am besten passen? Wünscht euch ein Lied von euch selber. Eine neue Nummer, die es nur auf YouTube gibt. Und die meisten Leute von uns kennen, die haben wir live sehr oft gespielt, heißt Panther Ray. Und die gibt es im Internet zu sehen mit verschiedenen Livestreams. Und Panther Ray ist quasi eine ewige Veränderung. Das stammt von dem griechischen Philosophen, der Ausspruch. Ich weiß nicht, auf welchen Drogen er war, aber er ist mal irgendwann ins Wasser gestiegen, dieser Philosoph, und hat gemerkt, es ist nie dasselbe Wasser, das an einem vorbeiläuft. Und Panther Ray steht im Prinzip für permanente Veränderung. Und für den modularen Synthesizer. Und für den modularen Synthesizer. Und für die Ströme. Ja. Yeah. Stecker in die Buchse Plug and Play, bunte Kabel, von einem Modul zum anderen. An Knöpfchen drehen, die LED-Lämpchen blinken. Der modulare Synthesizer hat etwas Anachronistisches in unserer durch und durch digitalisierten Zeit. Seit den 1960er Jahren hören wir ihn in der Popmusik. Er war nie weg und wird es auch nie sein. Ein organisches Instrument, das sich rhizomartig durch die Musikgeschichte bewegt und auch in der ganz persönlichen Plattensammlung Spuren hinterlässt. Also das Erste, an was ich mich wirklich ganz klar erinnern kann, da musste ich so 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein, das war von Kraftwerk Mensch Maschine im Plattenregal von meinem Vater. Und Jean-Michel Jarre Oxygen. Das war eigentlich so für mich Musik, so wie ich sie noch nie gehört habe. Und auch der Klang dieser Platten, das war für mich so besonders, dass ich gedacht habe, was ist das für ein Instrument? Später dann, so mit 10, 11 oder so, dann habe ich mir gedacht, mit einem Synthesizer kann ich jeden Klang, den ich mir im Kopf vorstelle, irgendwie erzeugen. Die elektronische Klangsynthese mit dem modularen Synthesizer steht für Experimentierfreude, für freies Musizieren, für die Anarchie im Analogen und die Emanzipation des Sounds gegenüber der strukturierten Notation und die unendliche Weite im Klang. Das war Klangsynthese aus Kabelsalat, der modulare Synthesizer. Eine Sendung von Andy Hörmann.